Willkommen bei Audible. Gute Unterhaltung. Amerika. Etwa 150 Jahre vor unserer Zeit. Das Land der Lakota liegt genau im Herzen Nordamerikas. Zwischen den Rocky Mountains im Westen und dem Mississippi im Osten, von Kanada im Norden bis fast hinunter zum Golf von Mexiko. Hier erstrecken sich die Prärien, das weite, fruchtbare Grasland und die trockenen, kargen Plains. Die Lakota sind leidenschaftliche Jäger. Sie ernähren sich fast ausschließlich von Fleisch. Immer auf der Fährte der riesigen Bisonherden ziehen sie frei durch ihr weites Land. Den Mittelpunkt ihrer Welt bilden die heiligen Berge, die Pahasapa, die Black Hills, in die sie sich zurückziehen, um den Willen des großen Geistes Wakantanka zu ergründen. Wenn die Zeit dafür reif ist, enthüllt ihnen Wakantanka in dieser Wildnis den Weg, der vor ihnen liegt. Von ihren Feinden werden die Lakota Schlangen genannt, Sioux. Sie sind herausragende Krieger, die sich wie Schlangen im Gras unbemerkt anschleichen und ihre Feinde, die Crow und die Pawnee, scheinbar wie aus dem Nichts überfallen können. Durch ihre Kriegskunst sind die Lakota zum mächtigsten Volk der Prärie geworden, etwa 20.000 Menschen stark. Mit dem Stamm der Cheyenne verbindet die Herren des Graslandes eine feste Freundschaft. Immer mächtiger wird das Bündnis der sieben Ratsfeuer, wie die Stämme der Lakota genannt werden. An einem kalten Wintertag im Jahr 1822 wird im Tipi des Lakota-Häuptlings Lone Man am Ufer des Blue Water Creek, eines Nebenflusses des Platte River, ein Kind geboren. Seine Mutter walks as she thinks, näht die Nabelschnur in ein Amulett in Form einer Eidechse ein, das ihn beschützen und ihm ein langes Leben bescheren soll. Kinder sind den Lakota heilig. Sie werden mit großer Liebe aufgezogen. Vergesst nicht, dass die Kinder euch nicht gehören. Sie wurden euch durch den großen Geist lediglich geliehen. Ein Kind der Lakota erhält seinen Namen häufig nach einem auffälligen Naturereignis oder nach einem verstorbenen Verwandten. In der Nacht zum 22. September 1822 wird ein Meteorit über dem Land der Lakota beobachtet. In rasender Geschwindigkeit zieht der Feuerball, einen langen Schweif hinter sich herziehend, von West nach Ost über den Nachthimmel. Wie eine rote Wolke. Diese eindrucksvolle Himmelserscheinung gibt dem Kind seinen Namen. Es wird Macpia Luta genannt. Rote Wolke. Red Cloud. Zu diesem Zeitpunkt gibt es nur wenige weiße Händler, die so weit nach Westen vorgedrungen sind. Die Beziehungen zwischen Weißen und Indianern sind überwiegend freundschaftlich. Pelze sind bei den reichen und vornehmen Leuten in Europa groß in Mode. Die Händler tauschen die Pelze gegen nützliche Dinge wie Lebensmittel, Werkzeug oder Waffen. Im Tausch gegen ein Biberfell bekommen die Lakota ein halbes Pfund Perlen, einen Kessel, ein Pfund Munition, 5 Pfund Zucker, 1 Pfund Tabak, 12 Knöpfe und 12 Angelhaken. Für 4 Felle gibt es eine Pistole, für 12 Felle ein Gewehr. Die meisten Dinge, die die Weißen mitbringen, sind gut. Nur der Alkohol ist ein Fluch. Schon mit 3 Jahren verliert Red Cloud seinen Vater, Lone Man. Er hat bei den weißen Händlern Felle gegen Schnaps eingetauscht und stirbt an einer Alkoholvergiftung. Red Cloud wird in seinem Leben keinen Tropfen Alkohol anrühren. Der vaterlose Junge und seine Geschwister werden von Häuptling Old Smoke großgezogen, einem Verwandten seiner Mutter. Noch bevor Red Cloud richtig laufen kann, lernt er, genau wie alle anderen Kinder des Stammes, zu reiten. Wettreiten wird eines seiner Lieblingsspiele. In vollem Galopp üben die Kinder, Gegenstände vom Boden aufzuheben oder Pfeile in ein weit entferntes Ziel zu schießen. Während seine Schwestern Miniatur-Tippis basteln, umziehen mit dem Lagerspielen oder anderen Aufgaben ihrer Mutter nacheifern, spielt Red Cloud mit seinen Freunden am liebsten Krieg. Manche Spiele sind so rau, dass sich die Übermütigen ernsthaft verletzen. Die Männer des Stammes bilden die Jungen im Gebrauch von Schild, Speer, Pfeil und Bogen aus. Auch Laufen und Schwimmen wird trainiert. Wenn sie älter sind, üben sich die Jungen darin, Schmerzen auszuhalten. Aber nicht nur durch Abhärtung werden sie auf ihr Leben als Krieger vorbereitet. Auch durch Lieder und Gebete. Welcher Kampf auch bevorsteht, ich werde nicht sterben. Mögen die Pfeile auch zahlreich sein, ich komme durch. Ich habe das Herz eines Mannes. Ich werde nicht sterben. Mögen die Pfeile auch zahlreich sein, ich komme durch. Ich habe das Herz eines Mannes. Schon als Kind zeigt sich, dass Red Cloud ehrgeizig ist. Er kann es gar nicht erwarten, auf seinen ersten Kriegszug mitgenommen zu werden. Red Cloud durchlebt eine glückliche Kindheit, ohne Hunger und ohne Not. Die Jagdgründe der Lakota sind ein Land des Überflusses. Hasen, Präriehühner und Truthähne tummeln sich im Grasland. Riesige Herden von Wapitis, Wildpferden und Antilopen ziehen über die Prärie. Und überall sind die majestätischen Bisons, deren Leben eng mit dem Leben der Indianer verbunden ist. Abends am Lagerfeuer erzählen die Alten Red Cloud und den anderen Kindern die Geschichten und Legenden ihres Stammes. Es waren die Bisons, die die Lakota aus einer Welt unter der Erde durch einen langen, dunklen Weg hoch in diese Welt geführt haben. Der Weg führte durch eine tiefe Höhle in den Paasapa, den heiligen Bergen, hinaus ans Licht. Die Erde ist die Mutter, der Himmel der Vater. Und alles zwischen Himmel und Erde ist heilig. Das heiligste Tier von allen ist der Bison. Der Bison ist unser Bruder. Er gibt uns sein Fleisch, damit wir leben können. Der Bison ist heilig. Immer wieder wollen Red Cloud und die anderen Kinder von den Alten die Geschichte von der heiligen Büffelkalbfrau Tessanwin, die den Lakota die heilige Pfeife gebracht hat, hören. Die Worte der Geschichtenerzählerin prägen sich den Kindern tief ein. Die 7 Stämme der Lakota hatten sich vor langer Zeit wieder einmal zum Sommerlager zusammengefunden. Aber in dem Jahr wollte keine rechte Festfreude aufkommen, da schon lange eine große Hungersnot ausgebrochen war. Alle Jäger des Stammes wurden vom Häuptling Standing Hollow Horn ausgesandt, um einen Büffel, eine Antilope oder wenigstens einen Präriehasen zu erlegen. Aber sie kamen alle mit leeren Händen zurück. Zuletzt waren nur noch die beiden besten Jäger des Stammes auf der Suche nach Wild. Als auch sie die Suche aufgeben und sich auf den Heimweg machen wollten, erblickten sie eine schwebende Gestalt. Eine wunderschöne junge Frau in einem Festgewand. Der eine der Jäger verliebte sich augenblicklich in die Frau und begehrte sie. In seinen Gedanken berührte er sie voller Begierde. Da rief ihn die Frau zu sich. Der Jäger näherte sich ihr, wurde alsbald von einer Wolke umhüllt. Als die Wolke verschwand, war von ihm nichts mehr als seine weißen Gebeine am Prärieboden übrig geblieben. Der andere Jäger näherte sich der Erscheinung voller Ehrfurcht. Da sprach sie zu ihm und trug ihm auf, ins Lager zurückzukehren und dem Häuptling ihren Besuch anzukündigen. Am vierten Tag nach dieser Begebenheit erschien die Frau tatsächlich mit einem Bündel auf dem Rücken im Lager. Sie ordnete an, alle Tipis in einem großen Rund aufzustellen. Dann entnahm sie ihrem Bündel die Chanupa, die heilige Büffelkalbpfeife. Sie erklärte sie. Der Rauch der Pfeife ist der Atem des großen Geheimnisses, der Atem von Wokantanka. Mit dieser Pfeife sollt ihr auf Erden leben und sie stets lieben. Jeder Schritt, den ihr auf Mutter Erde macht, sollte wie ein Gebet sein. Seht, der Pfeifenkopf ist aus rotem Stein. Er ist die Erde. Geschnitzt in den Stein ist dieses Büffelkalb. Es vertritt alle Vierbeinigen, die auf der Erde leben. Der Pfeifenstiel ist aus Holz. Es stellt dasjenige dar, was auf der Erde wächst. Diese 12 Federn, die am Pfeifenstiel hängen, sind vom gefleckten Adler. Sie vertreten ihn und alle anderen Geflügelten der Lüfte. All diese Völker, alle Dinge des Weltenalls, gesellen sich zu dem, der diese heilige Pfeife raucht. Alle senden sie ihre Stimme zu Wokantanka, dem großen Geist. Wenn ihr mit dieser heiligen Pfeife betet, so betet ihr mit allem und für alle. In den 4 Tagen, in denen die Frau bei den Lakota verweilte, lehrte sie noch andere Dinge. Sie lehrte die Lakota, ihre Stimme zu Wokantanka zu senden und enthüllte ihnen die erste der 7 heiligen Riten. Nach 4 Tagen verließ sie das Volk wieder. Anmutig ging sie der untergehenden Sonne entgegen. Sie ging und verwandelte sich in ein rotbraunes Büffelkalb. Dieses Kalb ging weiter, legte sich auf den Prärieboden und wälzte sich. Als es aufstand, war es ein weißer Büffel. Dieser ging weiter, wälzte sich wieder im Staub der Erde und war ein schwarzer Büffel. Dieser entfernte sich, verneigte sich dann in alle 4 Richtungen des Weltalls und verschwand hinter einem Hügel. Aus der Höhe hat uns Wokantanka diese Pfeife gegeben, damit ihr durch sie Wissen erlangt. Für diese Gabe sollt ihr stets dankbar sein. Als er 14 Jahre alt wird, muss Red Cloud, wie alle Indianerjungen seines Alters, die wichtigste Prüfung seines Lebens bestehen: das Ritual der Visionssuche. In einer Vision soll ihm der große Geist Wokantanka enthüllen, was seine Aufgabe in dieser Welt sein wird. Der Junge begibt sich für 4 Tage in die Einsamkeit der Pahasapa, in die heiligen Berge der Lakota, weit weg von seinem Stamm. Er fastet und betet. allein in der Wildnis, bittet er aus der Tiefe seines Herzens, dass Wakan Tanka ihm eine Vision schicken möge. Am dritten Tag kommt die Vision, auf die er gewartet hat. Er sieht Krieger, viele Krieger, die einen Abhang herunterreiten. Er reitet an ihrer Spitze. Durch diese Vision erfährt er, dass schwere Zeiten auf sein Volk zukommen und dass er, wie sein Vater, ein Anführer sein wird. Im Land am Powder River kommt es immer wieder zu Reibereien mit den Crow und den Pawnee. Ihre Jagdgründe waren hier, lange bevor die Lakota aus dem Waldland des heutigen Minnesota eingewandert sind. Die Kriegszüge gegen diese Stämme bieten Gelegenheit, sich hervorzutun. Je mehr Scalps ein Krieger als Zeichen seines Sieges erkämpfen kann, desto größer sein Ruhm. Mit 14 Jahren, nach seiner Visionssuche, zählt Red Cloud zu den vollwertigen Kriegern. Jetzt kann niemand mehr Red Cloud die Teilnahme an den Kriegszügen verwehren. Seinen ersten Scalp nimmt er einem Pawnee-Krieger ab. Danach stiehlt er den Crow im Alleingang 50 Pferde. Schließlich tötet er 4 Krieger der Pawnee mit seinen bloßen Händen. Aus nächster Nähe zu kämpfen, nicht aus sicherer Entfernung, gilt bei den Lakota als besonders ehrenvoll. Red Cloud erhält dafür das lang ersehnte Recht, sein Haar mit Adlerfedern zu schmücken. Der junge Krieger ist hochgewachsen, mit einem scharfkantigen Habichtsgesicht. Seine Augen strahlen Ruhe, Gelassenheit und Klugheit aus. Die Krieger der Pawnee und Crow bereiten ihm keine Sorgen. Noch ahnt er nicht, welch schwere Zeiten auf ihn und sein Volk zukommen werden. Noch weiß er nicht, auf welche Weise sich seine Vision eines Tages erfüllen wird. In Red Clouds Jugend kommen nur gelegentlich Siedler durch das Land der Lakota. Nach Kalifornien oder nach Oregon ziehen die Tracks. Im Land der Lakota zu siedeln reizt sie nicht. Als Red Cloud 12 Jahre alt ist, im Jahr 1834, da zählt man übers Jahr weniger als 100 durchziehende Siedler. Sie sind keine Bedrohung, keiner stellt sich ihnen entgegen. Das ändert sich schlagartig im Jahr 1848, als in Kalifornien Gold gefunden wird. Jetzt wälzt sich jährlich ein Strom von 50.000 Siedlern mit Vieh, Pferden und Wagen durch das Tal des Platte Rivers auf dem Weg zur Westküste. Die weißen Siedler schleppen Krankheiten ein, gegen die Indianer keine Abwehrkräfte haben. In kurzer Zeit werden ganze Stämme ausgerottet. Die Menden werden fast gänzlich von den Pocken hinweggerafft. 2000 Pawnee sterben. Die Lakota werden 1849 von der Cholera heimgesucht. Aber sie kommen glimpflicher davon. Nur wenige Menschen sterben. Noch schlimmer als die Cholera ist für die Lakota das rücksichtslose Verhalten der weißen Siedler. Rechts und links ihres Weges schießen sie das Wild. Die Bisons wandern ab und kommen nicht zurück. Sie meiden die Durchzugsroute der Siedler. Katastrophal wirkt sich später auch der Bau der Eisenbahn auf die Büffelherden aus. Büffelschießen wird zu einem Freizeitvergnügen für die Weißen. Ein Riesenspaß, bei dem man so ganz nebenbei auch noch das lästige Problem mit den Indianern, die den Weißen bei ihrem Landhunger überall im Weg zu sein scheinen, lösen kann. Tötet so viele Büffel wie möglich. Jeder tote Büffel bedeutet einen Indianer weniger. Sonderzüge bringen schießwütige Touristen aus den großen Städten in die Prärie. Manchmal liegen 100 tote Büffel auf dem Grasland. Die Langmut der Lakota hat ein Ende. Sie wollen, dass die Weißen ihr Land verlassen. Es kommt zu Überfällen auf die Siedler. Der Weg nach Westen gilt bald als brandgefährlich. Die amerikanische Regierung beschließt, ihn zu sichern. 1849 errichtet sie im Land der Lakota Fort Laramie und stationiert hier 3 Regimenter. Viele der beliebten Handelsposten, an denen die Lakota ihre Felle gegen die Waren der Weißen tauschen konnten, werden zu militärischen Festungen ausgebaut. Die Stimmung ist gereizt, aber eigentlich wollen beide Seiten nur eines: Frieden. Die Lakota-Krieger wissen, dass die Weißen die besseren Waffen haben, dass sie das Leben ihrer Frauen und Kinder aufs Spiel setzen, wenn sie die Soldaten zu sehr reizen. Die Soldaten wissen, dass sie ihre Siedler nicht rund um die Uhr schützen können, schon gar nicht vor nächtlichen Überfällen oder vor Angriffen aus dem Hinterhalt. Keiner ist an einem Kräftemessen interessiert. Aber dann entzündet eine fußlahme, magere Kuh einen Streit, der sich zu einem blutigen Krieg ausweiten wird. Die Kuh ist einem Siedler weggelaufen, der auf dem Weg nach Utah durch das Land der Lakota zieht. Ein junger Lakota aus dem Lager von Häuptling Conquering Bear sieht die Kuh, schlachtet sie und kocht, sich keiner Schuld bewusst, eine Suppe daraus. Viel war an dem Vieh nicht dran, aber der Siedler ist natürlich trotzdem empört. Er verlangt eine Entschädigung. Als die Indianer nicht bezahlen, beklagt sich der Siedler im Fort. Der Kommandant schickt Soldaten los. Unter der Leitung des 21-jährigen Lieutenant Gratton machen sich 30 Mann mit 2 geladenen Kanonen auf den Weg zum Lager von Häuptling Conquering Bear. Gratton hat noch nie ein Geheimnis daraus gemacht, dass er die Indianer verabscheut. Jetzt will er ihnen eine gründliche Lektion erteilen. Die schwer bewaffneten Weißen werden bald entdeckt. Im Indianerlager bricht Unruhe aus. Die jungen Krieger sammeln sich am Flussufer. Conquering Bear stemmt sich mit aller Macht dagegen, dass es zu einem Kampf kommt. Er redet mit Engelszungen auf die Krieger seines Stammes ein. Sie sollen Ruhe bewahren. Dann reitet er mit 2 Gefolgsleuten Gratton entgegen und bietet ihm an, die heilige Pfeife mit ihm zu rauchen. Gratton lehnt verächtlich ab. Er herrscht den Häuptling an, dass er den Mann aushändigen soll, der das Rind getötet hat. Nur das, sonst nichts. Die Indianer wissen, die Weißen werden den Krieger schrecklich misshandeln. In seiner Not bietet Conquering Bear Gratton 5 gute Pferde und ein Maultier als Entschädigung für die lahmende Kuh an. Der Hitzkopf Gratton schüttelt mit einem arroganten Lächeln den Kopf und lässt seine Kanonen in Stellung bringen. Sie zielen genau auf die Tippis. Die Stimmung ist hochexplosiv. Es gibt nichts mehr zu sagen. Conquering Bear reitet mit seinen Begleitern zurück zum 300 Meter entfernten Lager. Da schießt einer der Weißen die beiden Begleiter des Häuptlings in den Rücken. Sie stürzen vom Pferd. Gratton befiehlt den Angriff. Conquering Bear wird als Nächster erschossen. In die Tipis schlagen Kanonenkugeln ein. Und da bekommt Gratton den Sturm zu spüren, den er selbst gesät hat. Ein Pfeilregen geht auf ihn und seine Männer nieder. Wer von den Indianern eine Schusswaffe hat, feuert sie ab. Mit Tomahawks stürzen sie sich auf die Soldaten. Die Indianer lassen keinen entkommen. Sie töten alle. Verstümmeln in ihrer Wut die Leichen. Gratton kann später nur noch aufgrund seiner Taschenuhr identifiziert werden. An diesem 18. August 1854 entlädt sich der ganze aufgestaute Zorn der Lakota. Die Weißen reagieren auf den Vorfall um Lieutenant Gratton, indem sie im Frühjahr 1855 General William Harney mit 1200 Mann ins Indianergebiet entsenden. Die Indianer nennen ihn bald Mad Bear, weil er sich wie ein tollwütiger Bär verhält. Er richtet im Lager der Brûlé ein Massaker an. Das löst einen Flächenbrand aus. Die Indianer nehmen blutige Rache. Bald sind Tausende von Toten auf beiden Seiten zu beklagen. Als trauriger Höhepunkt des Blutvergießens kommt es 1864 zum Massaker am Sand Creek, bei dem die Armee 600 friedliche Cheyenne in ihrem Dorf überfällt und wahllos das Feuer auf Männer, Frauen und Kinder eröffnet. Ein grausames Verbrechen, das die Indianer der Prärie zutiefst schockiert. Bald erreichen die Indianerkriege eine neue Stufe der Gewalt. Im Quellgebiet des Missouri, fast 500 Kilometer westlich der Jagdgründe der Lakota, ist 1860 Gold entdeckt worden. Die Weißen eröffnen eine neue Straße durch das Powder Riverland, die letzten verbliebenen Jagdgründe der Lakota, den Bozeman Trail. 5000 Wagen rollen nordwestwärts. Die Indianer lassen sich das nicht bieten. Sie überfallen die Siedler, wo es nur möglich ist. Die Armee ist machtlos. Red Cloud zeichnet sich bei den zahllosen Überfällen auf die Siedler aus und genießt daher große Anerkennung unter den Kriegern. Einstimmig wählen sie ihn zum Kriegshäuptling. So wird neben Häuptling Man Afraid of His Horses Red Cloud der wichtigste Mann im Stamm. Er ist jetzt 45 Jahre alt, hat große Autorität. Seine Art zu sprechen reißt die jungen Krieger mit. Als Kriegshäuptling führt er sie in einen erfolgreichen Krieg aus dem Hinterhalt gegen die Wagenkolonnen der Weißen und gegen die Soldaten, die die Siedler beschützen. Sein Name ist in aller Munde. Für die Weißen hat er einen Beigeschmack von Blut und Tod. Die Regierung der Vereinigten Staaten will endlich Frieden mit den Indianern. Auf Fort Laramie wird 1866 eine Friedenskonferenz vorbereitet. Boten werden in alle Himmelsrichtungen ausgesandt, um die Häuptlinge der Lakota an den Verhandlungstisch zu bringen. Man ist besonders bemüht, Red Cloud dazu einzuladen, den Mann, der den indianischen Widerstand organisiert. Der große Vater in Washington möchte, dass du ein Freund der Weißen wirst. Wenn du in einen Friedensvertrag einwilligst, wird er dich als ein Zeichen seiner Freundschaft reich beschenken. Red Cloud beschließt, mit seinem ganzen Volk nach Fort Laramie zu reiten und zu hören, was die Weißen ihm anzubieten haben. Am 13. Juni 1866 stehen um das Fort tausende Tipis herum, abertausende Pferde grasen vor den Palisaden. Die Lakota haben sich im Fort eingefunden. Sie tragen ihre Festgewänder, die Haare der Krieger sind mit Federn geschmückt. Red Cloud trägt die Federhaube, in der 80 Federn von seinen großen Taten zeugen. Auch andere verdiente Krieger haben die Federhaube aufgesetzt. Eine eindrucksvolle, würdevolle Versammlung. Die weißen Verhandlungsführer machen ein scheinbar großzügiges Angebot. $75.000 will die amerikanische Regierung den Indianern jährlich für das Wegerecht zahlen. Davon kann man viele nützliche Dinge und vor allem Lebensmittel kaufen. Die letzten Jahre waren voller Angst und Schrecken, voller Hunger und Not. Hoffnung auf Frieden steht in allen Gesichtern. Man wird die Feder berühren, den Vertrag annehmen. Doch da platzt Häuptling Standing Elk mit der Nachricht herein, dass ganz in der Nähe 700 sogenannte Blauröcke eingetroffen seien, eine ganze Kompanie Soldaten. Ihre Aufgabe sei es, entlang des Bozeman Trails Forts zur Sicherung der Straße zu errichten. Das hätten sie ihm selbst erzählt. Als sich diese Information mit der Ankunft von Colonel Carrington in Fort Laramie bestätigt, da springt Red Cloud auf und weist empört auf Carrington. Der weiße Vater schickt uns Geschenke. Wir sollen ihm die Straße verkaufen. Aber dieser weiße Häuptling da kommt mit seinen Soldaten, um die Straße zu stehlen, bevor die Indianer Ja oder Nein zu dem Angebot gesagt haben. Von diesem Tag an vertraue ich nur noch auf meine Waffe und auf den großen Geist Wakantanka, dass ich mein Recht erhalte. Hokahe. Red Cloud ist zu weiteren Verhandlungen nicht mehr bereit. Er weiß genau, was jetzt auf seinem Lebenspfad liegt. Krieg. Jetzt wird es Krieg im Indianerland geben. Red Clouds Krieg. Red Cloud hat keine Mühe, ein Heer aufzustellen. Die jungen Männer laufen ihm in Scharen zu. Darunter ist auch ein junger Krieger, der im Freiheitskampf der Lakota noch eine große Rolle spielen wird. Der Oglala-Krieger Crazy Horse. Bald zählt Red Clouds Streitmacht über 3000 Mann. Carrington hat in Windeseile ein Fort errichtet, Fort Kearney in der Nähe des Powder River. Aber bei der Wahl der Lage hat er einen idiotischen Fehler begangen. Das Fort liegt 10 Kilometer vom nächsten Wald entfernt. Carrington muss häufig Holzfäller losschicken, um das Fort auszubauen und auch, um Brennholz herbeizuschaffen. Er sitzt in seinem eigenen Fort in der Falle. Red Cloud spielt Katz und Maus mit Carrington. Er sorgt dafür, dass kein einziger Holzfällertrupp ungeschoren davonkommt. Am 21. Dezember 1866, einem bitterkalten Tag, holt er zum entscheidenden Schlag aus. 2000 Krieger verstecken sich hinter einer Hügelkette, dem Lodge Trail Ridge, etwa 5 Kilometer vom Fort entfernt. Währenddessen überfallen einige wenige Krieger den Holzfällertrupp. Hauptmann William Fetterman, ein Angeber und Draufgänger, meldet sich in Fort Kearney freiwillig, den Männern zu Hilfe zu kommen. Fetterman ist begierig, sich einen Namen als Indianerkämpfer zu machen. Er will es den Rothäuten endlich mal zeigen. Auf dem Weg zum Holzfällerzug trifft Fetterman auf einzelne Krieger, die Red Cloud als Köder ausgesandt hat. Unter ihnen ist auch der junge, offenbar völlig furchtlose Crazy Horse. Die Lakota beginnen, Fetterman und seine Männer zu provozieren. Sie rufen Fetterman englische Schimpfwörter zu. Einige strecken den Soldaten sogar den blanken Hintern entgegen. Sie fliehen, aber nicht allzu weit. Die Soldaten geraten in Wut. Unbesonnen nehmen sie die Verfolgung auf. Die Indianer schreien, so als hätten sie Angst, und reiten davon, weg vom Fort, bleiben aber immer in Sichtweite. Eigentlich hätte Fetterman den Braten riechen müssen, aber in seiner Mordlust vergisst er alle Vorsicht. Fetterman setzt den Indianern immer weiter nach. Am Pinot Creek, einem kleinen Fluss, teilt sich die Gruppe von Crazy Horse und reitet in verschiedene Richtungen davon. Das ist das Zeichen zum Angriff. Die Falle schnappt zu. Red Cloud greift mit seinen Kriegern an. Eine Stunde später sind alle Soldaten tot. Hauptmann Fetterman stirbt als einer der Letzten. Er gibt sich selbst die Kugel, als er erkennen muss, dass die Schlacht verloren ist. Es ist die bisher schwerste Niederlage der amerikanischen Armee. Red Cloud führt den Kampf mit noch größerer Entschlossenheit fort. Überfällt Glücksritter, Goldsucher und Siedler, die sich auf den Bozeman Trail wagen. Bloody Bozeman, blutiger Bozeman, nennen die Weißen die Straße mittlerweile. Es kommt zu zahllosen Zusammenstößen zwischen Soldaten und Red Clouds Kriegern. Die Straße muss aufgegeben werden. 1868 ist es soweit. Die amerikanische Regierung will endlich ein Friedensabkommen. Boten übermitteln Red Cloud die Nachricht, dass die Regierung bereit sei, die Forts aufzugeben. Unmissverständlich stellt Red Cloud seine Forderungen. Wir sind auf den Bergen und blicken auf die Forts herab. Wenn wir sehen, dass die Soldaten abziehen und die Forts geräumt sind, werden wir herunterkommen und verhandeln. Am 29. Juli 1868 packen die Soldaten ihre Ausrüstung zusammen und verlassen erst Fort C.F. Smith, einen Monat später Fort Kearney, dann Fort Reno. Die Indianer brennen in einem Freudentaumel die verlassenen Forts nieder. Nach 2 Jahren Kampf hat Red Cloud seinen Krieg gewonnen. Jetzt ist er bereit, mit den Weißen ein Friedensabkommen zu schließen. Auch nach dem Friedensabkommen, dem Vertrag von Laramie, beruhigt sich die Situation zwischen Indianern und Weißen nicht wirklich. Red Cloud ist sich nicht bewusst, was er mit dem Vertrag von Laramie unterschrieben hat. Die Weißen haben ihn betrogen. 1868 kamen Männer zu uns und brachten Papiere mit. Wir konnten sie nicht lesen und sie sagten uns nicht, was darin stand. Wir dachten, dass der Vertrag besagt, dass sie die Forts räumen würden und wir zu kämpfen aufhören. Das stimmt auch, aber das ist längst nicht alles, was der Vertrag von Laramie beinhaltet. Dort steht auch, dass die Lakota in Reservate umgesiedelt werden sollen. Dass sie außerhalb der Reservate nicht mehr erwünscht sind. Wieder kommt es zu Unruhen. Ein neuer Präriebrand, so scheint es, steht bevor. Und da trifft Red Cloud die vielleicht mutigste Entscheidung seines Lebens. Er beschließt, den großen Vater, den Präsidenten der Vereinigten Staaten Ulysses Grant, in Washington zu besuchen, um mit ihm persönlich über die Zukunft seines Stammes zu verhandeln. Die Indianer finden kaum noch Bisons zum Jagen. Sie leiden großen Hunger. Es ist die pure Verzweiflung, die Red Cloud zu dieser Reise treibt. Mit 25 Begleitern besteigt der inzwischen 48-Jährige am Abend des 27. Mai 1870 die Eisenbahn. Das eiserne Pferd, gegen das er viele Jahre erbittert gekämpft hat, und macht sich auf den weiten Weg nach Osten. Nach 5 Tagen erreicht er Washington, wo er am 1. Juni um 6 Uhr morgens in Empfang genommen wird. Bevor die Indianer den Präsidenten treffen, zeigt man ihnen die Stadt. Wie einem Touristen führt man Red Cloud die riesige, eindrucksvolle Kuppel des Kapitols, des Regierungsgebäudes vor, von der man einen guten Überblick über die imposante Hauptstadt der Weißen hat. So viele Menschen. Das Häusermeer erstreckt sich viele Kilometer weit. 100.000 Menschen wohnen zu der Zeit in Washington und täglich wächst die Stadt noch weiter. Red Cloud hat noch nie in seinem Leben so viele Menschen auf einem Haufen gesehen. Dann zeigt man ihm die randvollen Waffenkammern. Das Volk der Lakota ist nicht in der Lage, Waffen und Munition herzustellen. Die Weißen dagegen scheinen über einen unerschöpflichen Vorrat zu verfügen. Red Cloud lernt an diesem Tag die Lektion, die die Weißen ihm erteilen wollen. Ihre Größe und Waffengewalt ist allem, was die Lakota aufbieten können, weit überlegen. Er soll am nächsten Tag auf einer Konferenz im Innenministerium zu den Weißen sprechen. Man bietet ihm einen Stuhl an, aber Red Cloud setzt sich auf den Boden. Er strahlt so große Würde aus, dass es still wird im Saal. Gespannt lauschen die Konferenzteilnehmer seinen berühmt gewordenen Worten. Seht mich an. Einst war ich ein Krieger in einem Land, in dem die Sonne aufging. Jetzt komme ich aus einem Land, in dem sie untergeht. Wessen Stimme erklang zuerst in jenem Land? Die der roten Menschen mit Pfeil und Bogen. Der große Vater sagt, er ist gut und freundlich zu uns. Das kann ich nicht sehen. Was in meinem Land geschieht, das möchte ich nicht. Und ich habe auch niemals darum gebeten. Weiße gehen durch mein Land. Großer Vater, hast du oder haben deine Freunde Kinder? Willst du sie aufwachsen sehen? Sieh mich an und all die jungen Krieger, die ich mitgebracht habe. Wir sind alle verheiratet und haben Kinder. Wir wollen sie großziehen. Aber der weiße Mann hat uns nur noch eine kleine Insel gelassen. Als uns das Land noch gehörte, waren wir stark. Jetzt schmelzen wir wie der Schnee auf den Bergen, während nur noch ihr wächst wie die Grashalme im Frühjahr. Ich mag das Reservat am Missouri nicht. Es ist jetzt das 4. Mal, dass ich das sage. Einige von uns leben bereits dort. Unsere Kinder sterben dort wie die Schafe. Das Land behagt uns nicht. Ich bin hierher zu euch, in das Haus des großen Vaters gekommen. Wenn der weiße Mann in mein Land kommt, zieht er eine Blutspur hinter sich her. Wenn ich wieder in meine Heimat zurückgekehrt bin, seht nach, ob ich irgendwelches Blut vergossen habe. Präsident Grant, mit dem Red Cloud am folgenden Tag zusammentrifft und mit dem er in einer feierlichen Zeremonie die heilige Pfeife raucht, verspricht dafür zu sorgen, dass die Lakota ihr Recht bekommen. Red Cloud fasst Vertrauen in seine Worte. Der Besuch in Washington wird im Großen und Ganzen zu einem Erfolg. Das Wichtigste? Der Vertrag von Laramie wird in Teilen zurückgenommen. Die Indianer dürfen leben, wo sie wollen, in den Reservaten oder in ihren Jagdgründen, ganz nach Belieben. Die Reise hat Red Cloud verändert. Er hat verstanden, dass es für sein Volk nur einen Weg zum Überleben gibt, den Weg des Friedens. Egal, wie mutig sie kämpfen, egal, was für Entbehrungen sie auf sich nehmen, gegen die Übermacht der Weißen können sie nichts ausrichten. In der letzten Juliwoche des Jahres 1870 ruft Red Cloud alle Lakota zusammen, um sie auf den Pfad des Friedens zu führen. Wir kamen aus zwei verschiedenen Richtungen. Jetzt müssen wir einen gemeinsamen Weg einschlagen. Wir müssen unsere beiden Häuser zu einem gemeinsamen umbauen. Er selbst werde nie wieder eine Waffe gegen einen anderen Menschen erheben, sagt Red Cloud. Er lehnt nicht einmal mehr die Reservate ab, die die Weißen ihnen vorschlagen. Er hat gesehen, dass es kaum noch Bisons gibt. Wenn die Lakota weiterhin darauf beharren, als Jäger zu leben, werden sie verhungern. Sein Volk muss seine Gewohnheiten ändern. Er wird ihnen voranschreiten. Doch die jungen Krieger, die Red Cloud bisher bedingungslos in den Kampf gefolgt sind, wenden sich enttäuscht von ihm ab. Besonders ein Häuptling ist empört. Sein Name wird im Freiheitskampf der Indianer zur Legende werden. Sitting Bull. Die Weißen haben Red Cloud schlechte Zaubermedizin in die Augen gestreut, damit er alles so sieht, wie es ihnen recht ist. Die Black Hills sind für die Lakota heilige Berge. Der Mittelpunkt der Welt, ein Ort der Götter und Geister. Im Vertrag von Laramie von 1868, als man sie noch für wertlos hielt, wurden sie den Indianern auf ewig zugesprochen. Solange Gras wächst, Flüsse fließen und die Toten nicht auferstehen. Als aber 1874 die Zeitungen verkünden, dass man dort von den Graswurzeln abwärts Gold finden kann, ziehen 15.000 weiße Goldgräber in die Black Hills und wühlen die Erde auf. Sie schießen im heiligen Bezirk der Lakota das Wild, fällen Bäume, um Hütten zu bauen und hinterlassen eine Spur der Verwüstung. Wir wollen hier keine Weißen. Die Black Hills gehören uns. Wenn die Weißen sie uns wegzunehmen versuchen, werde ich kämpfen. Die beiden Häuptlinge Sitting Bull und Crazy Horse haben sich etwa 15.000 Krieger geschart. Nicht nur Lakota, auch Cheyenne. Allen ist klar, dass es nun bald die entscheidende Schlacht geben wird. Sie sind zum Äußersten bereit. Sie alle haben den Kampfruf von Crazy Horse auf den Lippen. Sie werden ihr Leben einsetzen. Heute ist ein guter Tag zum Sterben. Folgt mir. Zwar sind alle Häuptlinge ebenbürtig, aber Sitting Bull steht über allen anderen. Sitting Bull ist ein Wikasa Wakan, ein heiliger Mann. Der große Geist Wakan Tanka schickt ihm Visionen. Er kann die Zukunft voraussehen. Durch die Teilnahme am Sonnentanz, der wichtigsten Zeremonie der Lakota, die jedes Jahr im Sommer begangen wird, hat er seine spirituelle Kraft gestärkt. Kein anderer Lakota hat an so vielen Sonnentänzen teilgenommen wie Sitting Bull. Unzählige Narben an Brust, Rücken und Armen hat er davongetragen. Zum Sonnentanz kommen alle Lakota der Prärie für 8 Tage zusammen, um dem großen Geist mit einem Opfer für seinen Beistand zu danken. Freiwillig unterziehen sich die Tänzer kaum vorstellbaren Schmerzen. Sie bohren lange Hornspieße tief in die Haut des Rückens oder der Brust, die über Lederriemen mit dem Sonnentanzbaum in der Mitte des Tanzplatzes verbunden sind. Während des Tanzes, der nach dem Lauf der Sonne im Uhrzeigersinn erfolgt, werden die Spieße aus der Haut gerissen. Blutüberströmt tanzen sie so lange weiter, bis sie in Trance geraten. Den Zustand, in dem der große Geist Visionen schickt. 1876 ist Sitting Bull bereit, Wakan Tanka das größte Opfer zu bringen, das je bei einem Sonnentanz erbracht worden ist. Den Zuschauern stockt der Atem, als er sich mehr als 50 Hautstücke aus dem Fleisch schneiden lässt. Er blutet aus seinen Wunden. Wie ein purpurfarbener Umhang fließt das Blut an ihm herab. Stampfend beginnt er zu tanzen. Die Sonne brennt erbarmungslos. In der Mittagsglut bricht ein Tänzer nach dem anderen zusammen. Nur der Häuptling ist noch auf dem Tanzplatz. Selbst als die Sonne untergegangen ist, macht er weiter. Keiner im Lager wagt mehr zu sprechen. Sitting Bull will jetzt endlich eine Antwort des großen Geistes. Wie wird es mit seinem Volk weitergehen? Wie sieht die Zukunft aus? Schließlich kann der tanzende Häuptling seine Bewegungen nicht mehr steuern. Unkontrollierbar fängt sein Körper an zu zucken. Er krächzt etwas, das keiner versteht. Der Boden unter ihm wankt. Er bricht zusammen. Über ihm reißt der Himmel auf. Berittene Soldaten stürzen in das Lager der Lakota herab, zwischen ihnen Pferde und Indianer. Endlich! Wakan Tanka schickt ihm eine Vision. Doch was bedeutet sie? Kriegsgeschrei dröhnt in Sitting Bulls Ohren. Schüsse, das Wiehern von Pferden. Eine Stimme spricht zu ihm, aber er kann sie nicht verstehen. Ist der Untergang seines Volkes nah? Will der große Geist ihm das mitteilen? Grenzenloses Entsetzen erfasst Sitting Bull. Aber dann ist endlich Stille auf dem Schlachtfeld und er versteht die Stimme, die sich ihm mitteilen will. Sie kommt von weit oben. Merkwürdig ist der Satz, den sie sagt. Ich gebe dir diese, weil sie keine Ohren haben. Sitting Bull weiß, was das bedeutet. Die Weißen haben keine Ohren. Sie haben nicht auf die Indianer gehört. Jetzt ist der Zeitpunkt, dass sie dafür bezahlen müssen. Er weiß jetzt, dass die nächste Schlacht der letzte große Kampf zwischen den Lakota und den Weißen sein wird. Und er weiß, dass die Lakota diese Schlacht gewinnen werden. Daran glaubt er ohne jeden Zweifel. Und diesen Glauben überträgt er auf seine Krieger. Der große Kampf, den Sitting Bull vorausgesehen hat, lässt nicht lange auf sich warten. Die 7. Kavallerie unter Oberstleutnant Custer und 2500 kämpferische Lakota prallen aufeinander. Der Kampf wird als die letzte große Schlacht zwischen Indianern und Weißen in die Geschichte eingehen. Die Schlacht von Little Big Horn, dem Fluss, an dem Sitting Bull und Crazy Horse mit ihren Kriegern ein Lager errichtet haben. Der leichtsinnige Custer führt in einer Art Himmelfahrtskommando seine Männer zum Nordende des Indianerdorfes, wo sie auf das riesige Indianerheer prallen. Danach geht alles sehr schnell. Nach nicht einmal einer halben Stunde sind Custer und seine 200 Männer tot. Die Amerikaner sind entsetzt über die vernichtende Niederlage. Die Indianer, die gegen Custer gesiegt haben, werden als blutgierige, feige Mörder dargestellt. Ganz Amerika hasst Sitting Bull und Crazy Horse. Custer dagegen, der Mann, der die ihm anvertrauten Männer aus purer Geltungssucht in den Tod geführt hat, wird zu einem Helden verklärt. Die Indianer haben die Schlacht gewonnen. Doch wie schon nach Red Clouds Krieg sollte sich der große Sieg in eine Niederlage umkehren. Soldaten marschieren in den Prärien auf. Sie wollen Rache üben für den Untergang der 7. Kavallerie. Sie jagen die Lakota, zerstören ihre Dörfer. Red Cloud wird mit 8000 Menschen in das Gebiet östlich des Missouri getrieben, gegen das er sich so entschieden ausgesprochen hat, das Pine Ridge Reservat in South Dakota. Man entwaffnet ihn und seine Männer, nimmt ihnen die Pferde weg und zwingt Red Cloud dazu, den Abtretungsvertrag über die Black Hills zu unterschreiben. In dem neuen Reservat fühlen sich die Krieger wie entwurzelte Bäume. Sie wissen dort nichts mit sich anzufangen. Was sollen sie hier den ganzen Tag tun? Sie sind es gewohnt zu jagen, aber hier gibt es kein Wild. Heimweh, Hoffnungslosigkeit und Hunger bestimmen fortan ihr Leben. Noch viel schlechter als den Menschen in den Reservaten ergeht es den Kriegern, die Custers letztes Gefecht am Little Big Horn gewonnen haben und die nun, aufgesplittert in mehrere Gruppen, auf der Flucht sind. Sie werden von der Armee erbarmungslos verfolgt. Crazy Horse wird getötet. Sitting Bull flüchtet nach der Schlacht am Little Big Horn mit seinen Kriegern über die kanadische Grenze. In Kanada erhalten 5000 Lakota Asyl. Fernab ihrer Heimat sind sie sicher vor den Übergriffen der amerikanischen Armee. Aber der Hunger. Die Weißen haben dafür gesorgt, dass es kaum noch Bisons gibt. Die Lakota finden nichts mehr zu essen. Hungrig starren sie auf die weiten Ebenen. Um nicht den Hungertod zu sterben, begibt sich Sitting Bull nach 4 Jahren Exil in Kanada mit seinen Kriegern 1881 nach Fort Beaufort im heutigen North Dakota und ergibt sich dort der amerikanischen Armee. Durch seinen 5-jährigen Sohn Crowfoot lässt er sein Winchester-Gewehr an den Kommandanten des Forts übergeben. Der letzte große Krieger hat den Kampf aufgegeben. Die Weißen haben ihr Ziel erreicht. Die lange Zeit der Indianerkriege ist vorüber. Das Schicksal der Lakota ist besiegelt. Im Jahr 1881 gibt es keinen freien Indianer. Ich möchte, dass man sich daran erinnert, dass ich als letzter Mann meines Stammes mein Gewehr abgab. Im Mai 1883 wird Sitting Bull in das Reservat nach Standing Rock gebracht, das die Weißen für die Hunkpapa Lakota ausgewiesen haben. Auf dem Weg dorthin muss er feststellen, dass es die Welt seiner Kindheit, das Land seiner Väter, nicht mehr gibt. 120.000 Weiße leben inzwischen auf dem alten Stammesgebiet der Lakota. Vor 10 Jahren waren es gerade mal 5.000. Eisenbahnlinien durchschneiden das Land. In den Black Hills sind Bergwerksstädte entstanden. Statt der Bisons, die frei über die Prärien zogen, gibt es jetzt riesige Rinderherden, die hinter Stacheldraht auf eingezäunten Weiden stehen. Es ist, als hätte es die freie, weite Welt der Indianer nie gegeben. Sitting Bull sucht nach Wegen, das Leben für sein Volk erträglich zu gestalten. Bildung hält er für die beste Errungenschaft der Weißen. Er kämpft dafür, dass im Reservat eine Tagesschule für die Kinder errichtet wird. Wo er kann, versucht er, die Bedingungen zu verbessern. Aber was er auch tut, die Lakota haben ihren Lebensmut verloren. Es gibt zu viele Regeln und Vorschriften im Reservat. Alle sind darauf ausgerichtet, die Wilden zu zivilisieren. Die meisten ihrer Zeremonien werden verboten. Dadurch verlieren die Lakota ihre Identität. Sie verlieren ihre Wurzeln. Eine große Hoffnungslosigkeit erfasst alle. Doch dann, um das Jahr 1890, keimt bei den Verzweifelten noch einmal Hoffnung auf. Sie haben von einem Propheten gehört, der weit im Südwesten lebt. Eine Abordnung der Lakota reitet dorthin und trifft auf den heiligen Mann. Er heißt Wovoka, gehört dem Volk der Paiute an und verkündet, dass die Büffel auf die Prärien zurückkehren und die Weißen verschwinden würden, wenn die Indianer bestimmte Lieder sängen und in, wie sie glauben, schusssicheren Geisterhemden bestimmte Tänze tanzten. Wie ein Ertrinkender an einen Strohhalm, so klammern sich die Lakota an diesen neuen Glauben. Sie tanzen den Geistertanz bis zur totalen Erschöpfung. Im Trancezustand suchen sie nach ihren verstorbenen Verwandten. Der Geistertanz gibt den Lakota Hoffnung. Genau das macht den weißen Siedlern Angst. Deshalb wird der Geistertanz, wie zuvor schon die traditionellen Rituale, verboten. Aber die Lakota lassen sich die Zeremonie nicht verbieten. Sie tanzen sich in Trance, tanzen, bis sie das Bewusstsein verlieren und Wakan Tanka ihnen schöne Bilder schickt von einem besseren Leben, in dem alles wieder so ist wie früher. Als sich auch der große Sitting Bull der Bewegung anschließt, fürchten die Behörden einen Aufstand. Den gilt es im Keim zu ersticken. Der große Häuptling soll verhaftet werden. Am 15. Dezember 1890, kurz vor Sonnenaufgang, umstellen 40 Polizisten Sitting Bulls Haus im Standing Rock Reservat. Keiner fühlt sich wohl in seiner Haut. Die Polizisten sind alle Lakota. Manche von ihnen haben mit Sitting Bull gegen Custer gekämpft. 3 Polizisten stoßen die Tür auf und zerren den heiligen Mann aus dem Bett. Er ist inzwischen 59 Jahre alt. In einer Vision hat er erfahren, dass er durch die Hand eines Mannes aus seinem eigenen Stamm sterben wird. Durch einen Lakota. Ist der Zeitpunkt gekommen? Sitting Bull ist bereit. Lieber würde ich als Indianer sterben, anstatt als weißer Mann zu leben. Die Verhaftung spricht sich trotz der frühen Morgenstunde in Windeseile herum. Die halbe Siedlung läuft vor Sitting Bulls Haus zusammen. Alles schreit durcheinander, Hunde bellen, Sitting Bulls Frauen und Kinder weinen, Drohungen werden laut. Es kommt zu einem Handgemenge. Der Häuptling bittet darum, sich etwas anziehen zu dürfen. Die Polizisten zerren an ihm herum. Einer von Sitting Bulls Anhängern hält nicht aus, wie grob sie den großen Mann behandeln. Er schießt in seiner bodenlosen Empörung auf einen der Polizisten. Der an der Hüfte verwundete Polizist eröffnet daraufhin das Feuer auf den Häuptling und trifft ihn in der Brust. Ein anderer Polizist schießt ihn in den Hinterkopf. Sitting Bull ist tot. Und mit ihm sterben in dem darauf folgenden Durcheinander 14 weitere Lakota. Von den großen Häuptlingen, die noch das freie Leben in den Prärien kannten, ist jetzt nur noch Red Cloud übrig. Weiterleben in Zeiten wie diesen ist eine schwere Bürde. Die Geistertänze gehen weiter, verzweifelter, besessener, kraftvoller denn je. Die Lakota stampfen ihre grenzenlose Trauer um den großen Häuptling Sitting Bull in die Erde. Schließlich kommt es zur Katastrophe. Es ist der 29. Dezember 1890. Die Armee marschiert vor einem Dorf auf, in dem sich einige Anhänger der Geistertanzbewegung aufhalten. Die Indianer und ihr kranker Häuptling Bigfoot sollen entwaffnet werden. Selbst Zeltstangen und Tomahawks nimmt man den halb verhungerten Gestalten ab. Ein junger Krieger, Black Coyote, weigert sich, seine nagelneue Winchester herzugeben. Er hat viel Geld dafür bezahlt. Dieses Gewehr ist sein einziger Besitz. Es kommt zu einem Handgemenge. Ein Schuss löst sich, und als hätten die Soldaten auf dieses Zeichen gewartet, eröffnen sie wahllos das Feuer auf Männer, Frauen und Kinder. Einige Frauen hissen voller Angst eine Friedensflagge. Genau neben der Friedensflagge wurde eine Mutter mit ihrem Kind niedergeschossen. Das war ein besonders trauriger Anblick. Die Menschen versuchen zu fliehen, aber nur sehr wenige kommen mit dem Leben davon. Insgesamt werden 300 Männer, Frauen und Kinder von der US-Armee niedergemetzelt. Als die Armee endlich abmarschiert, zieht ein grimmiger Schneesturm auf. Die Toten erstarren zu Eis. Am Neujahrstag 1891 werden sie in ein Massengrab geworfen. Es ist das vorläufige Ende indianischen Widerstandes. Das Massaker von Wounded Knee geht in die Geschichte ein als der Moment, an dem die Hoffnung im Indianerland stirbt. Red Cloud lebt zu dieser Zeit in einer schlichten Holzhütte im Pine Ridge Reservat im heutigen South Dakota. An Tisch und Stuhl und Bett hat er sich mittlerweile gewöhnt. Sein alter Bogen hängt noch an der Wand und der Beutel für die heilige Pfeife. Als hätten sie genug Leid und Verzweiflung gesehen, machen Red Clouds Augen nicht mehr mit, der große Häuptling erblindet. Man sieht ihn jetzt häufig mit seinem 4-jährigen Enkelsohn an der Hand. Der kleine Knirps führt den Blinden auf seinen Wegen. Der alte Mann erzählt dem Kind alles, was ein Lakota-Junge wissen muss. Er gibt die alte Legende von der heiligen Büffelkalbfrau an ihn weiter und weiht ihn in die geheimnisvollen Riten ein. Er erzählt ihm von dem Tag, als er seinen ersten Büffel erlegte. Das Kind erfasst, wie wichtig es ist, dass die Bisons zurückkehren. »Eines Tages wirst du an meiner Stelle sein«, schärft der alte Häuptling dem Kleinen ein. »Dann musst du all das, was ich dir jetzt sage, an deinen Enkelsohn weitergeben.« Fast 90 Jahre ist der alte Häuptling, da spürt er, dass er das Ende seines Lebens erreicht hat. »Mein Herz ist schwer. Ich bin alt. Mehr kann ich nicht tun.« Red Cloud hat sich sein ganzes Leben für sein Volk eingesetzt. Am Ende muss der Mann, der als einziger Häuptling einen Krieg gegen die Weißen gewinnen konnte, das Gefühl haben, dass er seinen Lebenskampf verloren hat. Die Bisons sind verschwunden, mit ihnen die alten Traditionen, der Glaube, die Hoffnung und die Zukunft. War es richtig, sich mit den Weißen an einen Verhandlungstisch zu setzen? Red Cloud ist sich da nicht sicher. Die Weißen haben uns viel versprochen. Mehr, als ich aufzählen kann. Aber gehalten haben sie nur ein Versprechen. Sie schworen, unser Land zu nehmen, und sie haben es genommen. Am 10. Dezember 1909 stirbt er im Kreise seiner Familie im Pine Ridge Reservat. Fast 100 Jahre später treffe ich Henry Red Cloud, ein Nachfahren des großen Häuptling Red Cloud in fünfter Generation. Henrys Großvater war Red Clouds Enkelsohn. Die Familie stammt von Red Clouds einzigem Sohn Jack ab. Sie leben heute noch da, wo ihr berühmter Vorfahre vor etwa 100 Jahren starb, im Pine Ridge Reservat. Henry Red Cloud erzählt mir, dass es zu Häuptling Red Clouds Zeiten ein regelrechtes Umerziehungsprogramm für die Indianer gab. Die Indianer sollten wie Weiße werden. Sie sollten ausschließlich Englisch sprechen, Landwirtschaft betreiben, Christen werden und die Sitten der Weißen annehmen. Die Weißen trieben die sogenannte Zivilisierung der Indianer auf brutale Weise voran. Sie nahmen den Indianern ihre Kinder weg und steckten sie zur Umerziehung ins Internat. So ging die Kultur und auch die Sprache der Lakota weitgehend verloren. Aber Henry Red Cloud spricht sie noch und er kennt auch noch die alten Riten. Und das liegt an seinem Großvater. Wow, I was raised by grandfather. And as I can remember back, Lakota was my first language. Ich wurde von meinem Großvater aufgezogen. Lakota war meine Muttersprache. Functions, different cultural, you know. My, you know, grandfather. Großvater nahm mich zu den Zeremonien mit. 1889. Er wurde 1889 geboren. Thinking was the old way of, you know, thinking. Seine Art zu denken war die traditionelle Art. And he kept me by his side when I was 1 year old. Since that time I've been with my grandfather. He passed when I was 12 years old. Seit meinem ersten Lebensjahr übernahm er meine Erziehung. Er hat mir viel über unsere Kultur erzählt. Er lehrte mich die richtige Einstellung. Eines Tages würde ich in seine Fußstapfen treten. Dann würde ich das alles an meine Kinder und Enkelkinder weitergeben. Ich würde ihnen erklären, was ein Lakota wissen muss. Lakota male. So, how to be and what to do. And he told me about how. Großvater sagte mir, dass ich das alte Wissen weitergeben müsse. How to, you know, pass on the knowledge of this old way of, you know, thinking. Der Großvater singt mit ihm auch viele der alten Lieder. Die Lieder, die die Krieger sangen, wenn sie einen Büffel erlegten, und Wakan Tanka, dem großen Geist, für die erfolgreiche Jagd dankten. Die Trommel ist wie der Herzschlag, bringt er Henry bei. Und vor jedem Lied schlägt Henry behutsam auf die Trommel, so lange, bis der Schlag im Einklang mit dem Schlag seines Herzens ist. Mit 14, wie Red Cloud etwa 140 Jahre zuvor, begibt sich Henry auf die Suche nach seiner Vision in die heiligen Berge. Am dritten Tag kommt die Vision zu ihm. Seine Aufgabe wird es sein, den Weg für diejenigen zu bereiten, die nach ihm auf der Erde sein werden, erfährt er. Aber erst viele Jahre später wird er sich der Bedeutung seiner Vision bewusst. Jede Familie hat ihre Geschichten. Die Familiengeschichten von Henry sind sehr eng mit dem Schicksal der Lakota verwoben. So hat Henry eine Großmutter, die damals dabei war am Wounded Knee, als die Soldaten das Feuer auf die Indianer des Dorfes von Häuptling Bigfoot eröffneten. Henry erzählt seinen Kindern davon. I tell them that Oko Onatomi, Grandma. Ich erzähle ihnen, dass ihre Urgroßmutter zum Dorf von Häuptling Bigfoot gehörte. Und am 29. Dezember, als alles passierte, da entkam sie durch eine Schlucht. Sie, ein paar andere Kinder und einige andere Mütter entkamen durch die Schlucht. Das erzähle ich ihnen und ich sage zu meinen Kindern, wenn Oko Onatowi es nicht geschafft hätte, dann gäbe es euch heute nicht. Henry Red Cloud erzählt seinen Kindern voller Stolz auch alles über seine Schwester Janet und ihren großen Kampf für die Rechte der Indianer. Janet kämpfte vor etwa 45 Jahren dafür, dass die Indianer und das Leid, das ihnen angetan worden ist, nicht in Vergessenheit geraten. Die Red Power Bewegung macht damals darauf aufmerksam, dass die amerikanische Regierung mit den verschiedenen Indianerstämmen 400 Verträge geschlossen hatte und dass jeder einzelne dieser Verträge von den Weißen gebrochen wurde. Janet kämpfte mit vielen anderen Indianern vor Gericht dafür, dass die Indianer eine Entschädigung für das erlittene Unrecht erhalten. Was mich das ganze Gespräch über, das ich mit Henry führe, wundert, ist, dass er überhaupt keine Bitterkeit empfindet über all das Schreckliche, das seiner Familie und seinem Volk, das den Indianern auf dem amerikanischen Kontinent angetan wurde. Ab 1607, als die ersten Siedler aus Europa in Amerika ankamen und Land für sich beanspruchten, wurden die Indianer systematisch vertrieben. Innerhalb von 400 Jahren verringerte sich die Zahl der Indianer von etwa 10 Millionen auf 250.000. Aber kein Wort der Empörung oder des Hasses auf die Weißen von Henry. We can't change anything that happened. You can't step back. Wir können nicht ändern, was passiert ist. Wir können nicht zurückgehen. You can't step over anything or go underneath. Wir kommen auch nicht drumherum. So you just learn from it. Das Einzige, was uns bleibt, ist daraus zu lernen. Everything that happens, Grandpa said, everything that happens, there's always in it, there's a goodness in it. Alles, was geschieht, trägt auch irgendwo einen Segen, etwas Gutes in sich. Du musst die Dinge nur genau ansehen. Du musst sie dir von allen Seiten ansehen, sie umdrehen und alles aus unterschiedlichen Winkeln betrachten. Dann kannst du den Segen finden. Es braucht starke Menschen mit starken Träumen, um das Leben der Lakota im Reservat, dort wo Henry zu Hause ist, zum Besseren zu wenden. Die Wirklichkeit im Pine Ridge Reservat spottet jeder Beschreibung. Die Menschen sind bettelarm. 85% haben keine Arbeit. Die Wohnungssituation ist eine Katastrophe. Bis zu 30 Menschen leben auf engstem Raum zusammen. Die Säuglingssterblichkeit ist extrem hoch. In 8 von 10 Familien gibt es Probleme mit Alkohol oder Drogen. Die Menschen wollen der Wirklichkeit entfliehen. Es gibt so gut wie nichts, was Kinder und Jugendliche in ihrer Freizeit tun können. Auch um die Gesundheit der Lakota steht es schlecht. 65% der Menschen leiden unter Zuckerkrankheit. Die Lebenserwartung von Männern im Pine Ridge Reservat liegt bei 48 Jahren, von Frauen bei 52 Jahren. Im Vergleich dazu, ein Junge in Deutschland hat heute gute Chancen, 80 Jahre alt zu werden, ein Mädchen sogar 86,5 Jahre. Seit zum ersten Mal im Pine Ridge Reservat Lebensmittelrationen ausgegeben wurden und die Menschen frierend vor der Ausgabestelle standen, um sich ihr Essen abzuholen, sprachen die Lakota davon, dass alles besser würde, wenn sie wieder wie ihre Vorfahren leben würden. Die Lakota standen immer in einer langen Schlange an. Sie standen für Essen an und dafür, Decken zu erhalten. Und jedes Mal sagten sie zueinander, wir sollten zurück zu unseren alten Traditionen finden. Wenn die Bisons wieder zurückkehren würden, dann hätte ihre Not ein Ende. Durch die heiligen Tiere würden alle Wunden geheilt. Die Lakota würden wieder gesund essen, sie würden die alten Riten wieder ausüben und sie würden sich wieder selbst versorgen können, statt auf Zuwendungen durch die Regierung angewiesen zu sein. Wenn man die heiligen Tiere nur zurückbringen könnte. Es ist ein Traum, der von Generation zu Generation weitergegeben wurde. Henry träumt ihn zusammen mit seinem Großvater. Nach dem Tod des Großvaters diskutiert Henry mit seinem Vater Bernard die Möglichkeiten, Bisons zu züchten. It was the way of the life of the Lakota, and we just about lost. Es war die Lebensweise der Lakota. Wir hatten sie fast verloren. Aber die Bisons gibt es noch. Lass sie uns nach Hause bringen. So we bring them home, then we start to get back to the land base. Auf diese Weise kommen wir wieder mit unserem Land in Einklang und beginnen uns selbst zu heilen. Wir wollen wieder ein stolzes Volk sein, wollen wieder auf eigenen Füßen stehen. And start, you know, once again become, you know, proud people, once again become self-sufficient. Die Familie Red Cloud besitzt, wie fast alle Lakota im Reservat, viel Land, das ihnen von ihren Vorfahren vererbt wurde und das für einen Spottpreis an weiße Farmer verpachtet ist. Das könnte man zurückfordern, aber nur, wenn man es selbst bewirtschaftet. Man müsste lediglich ein paar Behördengänge machen. Der Vater rechnet ihm vor, dass man Tiere kaufen muss. Von welchem Geld will er das bezahlen? Als nächstes müsste man einen mindestens 30 Meter tiefen Brunnen in den trockenen Boden bohren, damit die Bisons frisches Wasser zum Trinken haben. Danach müsste man viele Quadratkilometer Weideland einzäunen. Allein der Zaun kostet mehr, als die ganze Familie aufbringen kann. Es scheint hoffnungslos. Zum Träume verwirklichen ist einfach kein Geld da. Und so bleibt es für viele Jahre, während Henry eine Familie gründet, er Vater von 6 Kindern wird und hart arbeitet, um alle zu ernähren. Im Jahr 2000 passiert ein schweres Unglück in der Familie Red Cloud. Ein Neffe von Henry stirbt bei einem Autounfall. Sein Name? Lone Buffalo. Übersetzt heißt das einzelner Büffel. Er ist viel zu jung gestorben, hinterlässt kleine Kinder und der Tod kommt der Familie einfach nur sinnlos vor. Henry erinnert sich an die Worte seines Großvaters. No matter what happens, there's always a goodness there. Was auch immer passiert, irgendwo gibt es einen Segen. Wir müssen danach suchen und dann weiter vorangehen. And then we keep moving on. Henry beginnt zu suchen, wo das Gute in diesem Bösen liegt. Aber wie er es auch dreht und wendet, er findet es nicht. Da beschließt die Familie Red Cloud, das Gute selbst zu schaffen und zu Ehren von Lone Buffalo allen Schwierigkeiten zum Trotz damit zu beginnen, Bisons zu züchten. Das war ein Zeichen, die Bisons endlich zurückzubringen. Wir finden unseren Weg durch Visionen und Träume. Deshalb darf man niemals seine Träume vergessen. Dass die Zeit dafür reif ist, dass der große Traum endlich Wirklichkeit werden kann, merken sie sehr schnell. Denn nun erhalten sie von allen Seiten Unterstützung. Eine Hilfsorganisation entwickelt mit ihnen eine großartige Idee, um finanzielle Unterstützung für das Büffelprojekt zu erhalten. Ab sofort kann jeder, der möchte, gegen eine Spende die Patenschaft für einen Büffel übernehmen. Die ersten Kälber dieser gespendeten Bisons müssen an andere Lakota weitergegeben werden, damit auch sie mit der Bisonzucht beginnen können. Und wenn diese Bisons dann Kälber kriegen, müssen auch diese Kälber weitergegeben werden. So wird der Segen immer weitergereicht. Und es geschieht tatsächlich ein kleines Wunder. Im Jahr 2004 hat die Familie durch Bisonpatenschaften und Spendengelder so viel Geld gesammelt, dass sie die ersten 15 Bisons kaufen kann. Am 23. Juni 2004 werden sie in einem Viehtransporter auf das viele Quadratkilometer große Weideland der Familie Red Cloud gebracht. Zu dem Zeitpunkt wusste ich noch nicht, dass es alles, wirklich alles für jeden Einzelnen verändern würde. Jetzt verstehe ich erst, warum es so wichtig war, die Bisons zurückzubringen. Es bedeutet eine Erneuerung des Lebens. Ausgehend von einem Einzelnen kommt alles ins Gleichgewicht. Ich hatte vorher nicht gewusst, wie großartig dieser Gedanke war. Such, you know, big ideas, I didn't understand. I just thought, yeah, bring the bison back. 150 Leute haben sich eingefunden. Freunde und die ganze Familie. Viele haben ihre traditionelle Kleidung an. Manche tragen Federn im Haar. Als der Anhänger mit den Bisons kommt, wird es still. So still, dass alle ihre Verbundenheit miteinander spüren. Und die Verbundenheit mit ihren Vätern und Vorvätern. Die Tür des Viehtransporters wird geöffnet. Es ist vereinbart worden, dass die Tochter von Lone Buffalo die Bisons auf die Weide führen darf. Mit ernstem, feierlichem Gesicht schreitet sie den Bisons voran auf das Grasland, durch das die Tiere künftig ziehen sollen. Zunächst haben die Bisons Angst. Sie trauen sich nicht aus dem Viehtransporter heraus. Als das Mädchen etwa 300 Meter weit vorausgeschritten ist, kommen sie dann doch heraus. Auf dem Grasland angekommen, springen sie umher, als ob sie vor Freude von Sinnen wären. Die Bisons tanzen regelrecht auf ihrem neuen Lebensgrund. Die Indianer haben Tränen in den Augen. Es ist ein großer Moment der Hoffnung. Im Juni 2006, zur Zeit des Sonnentanzes, erwarten sie zum ersten Mal Nachwuchs in der Herde. I was excited on. So as you know, June went approached. I was excited. I went out every day to check, every day to check, every day. Ich war aufgeregt. Ich bin jeden Tag aufs Weideland herausgefahren, um nachzusehen, jeden einzelnen Tag. I went out and I saw the first baby bison. Und dann war es eines Tages da. It was a good. Das erste Bisonbaby. It was a. Mein Herz war von großer Freude erfüllt. Within the heart to see that. Es war sehr aufregend. Alle Hoffnungen und Träume waren Wirklichkeit geworden durch dieses Bison-Baby auf der Weide. All the hopes, the dreams and that were just a reality. Just seeing that baby bison lay there on the ground. Das zimtfarbene Baby steht noch reichlich wackelig auf den Beinen. Während er es ansieht, erscheint vor Henrys Augen eine starke Vision. Er sieht, wie es seinem Volk in vielleicht 50 Jahren gehen wird. To be self-sustaining, self-supporting in all aspects. Sie werden frei sein, selbstständig und unabhängig in jeglicher Hinsicht. Die Lakota werden nicht länger von den Almosen der Weißen abhängig sein. Das alles wird möglich durch die Rückkehr der Bisons. Henry betet dafür, dass die Kinder im Reservat von derselben Hoffnung erfüllt sein mögen wie er angesichts des ersten Bisonkalbes auf seiner Weide. Denn die Kinder müssen diesen Traum durch harte Arbeit verwirklichen. Einen anderen Weg wird es nicht geben. Die Lakota müssen ihr Land im Reservat wieder in Besitz nehmen, so wie er es getan hat. Sie müssen lernen, es zu bewirtschaften. Es wird nicht leicht, aber es ist möglich. Auf dem steinigen Weg in die Freiheit wird er sie begleiten. Ich möchte den jungen Leuten Mut machen. Ich werde jeden und alle ermutigen. Ich werde ihnen sagen, dass das Wichtigste sein wird, niemals seine Träume zu vergessen. Never forget your dreams. Auf Wiederhören bei Audible.